Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde der Soundcheck-Revue mit unwahrscheinlicher Musik. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. 2, 3, 4. Olaf Kübler, Sie sind Musiker. Was ist eigentlich im Moment das größte Problem, das es für die Musik gibt? Ja, also im Moment ist Folgendes eingetreten, dass also jetzt das interplanetarische A eingeführt wurde. Also Kammerton-A. Also mein neues Venus-A ist 442,46 Hertz. Das ist also jetzt das interplanetarische A. Yeah. A. Yeah. Es gab ja ein altes A, ein Kammerton A, der war, glaube ich, im Louvre, nicht? Ja, da, im Louvre ist ja an sich das Original A deponiert, und zwar, weil die Leute haben sich ausgedacht, die Industrie hat sich ausgedacht, ja, wir müssen auf jeden Fall die Stimmung halten, yeah, und dadurch können wir auch alles kontrollieren. Yeah. Ist also vor kurzem ein frustrierter Komponist sich also aufgerafft hat, weil ihm keiner die Musik abgekauft hat, hat er gesagt, ich werde jetzt nach Paris fahren und aus dem Louvre den Kammerton A klauen. Yeah. Und dann ist auf der ganzen Welt alles verstimmt. Und deswegen ist es also für uns unheimlich gut, also für mich speziell, dass also ich bereits auf die neue Stimmung umgestellt habe, auf das 442,46 interplanetarische Venus A. Yeah. A? Yeah. Aber woher hat man das bekommen? Also ich habe es zu Weihnachten bekommen, von meinem Sohn. Und es ist auch verrückt, weil der Junge ist 4,5 Jahre und ich habe mich gewundert, wie kommt der an das A? Yeah. Nicht. Auf jeden Fall lag es auf meinem Gabentisch und mein Sohn fragt mich auch immer nach dem interplanetarischen A und ich nehme die Stimmgabel immer weg, weil ich weiß, wie wertvoll die ist. Ja, aber woher hatte das A? Ja, ich weiß nicht, höchstwahrscheinlich vom Christkindl oder sowas ähnliches. Ach, dann hat das Beziehungen irgendwie. Ja, vielleicht ist das eine Fügung von oben, dass also den wirklichen Musikern immer das A doch immer wieder zugespielt wird. Halten die Instrumente das überhaupt aus? So 442 ist ja ziemlich viel. Ja, das ist relativ hoch. Also ich muss jeden Morgen irgendwie nach dem Jogging, muss ich also genau mein A wieder irgendwie interplanetarisch, dass dieses A genau wieder auf meinem A treffen. Yeah. Und dann stelle ich fest, dass ich zwar immer wieder etwas tiefer werde, nicht, aber ich gewöhne mich daran. Also ich habe mich auch vollkommen auf das interplanetarische A umgestellt. Ja, ja, Olaf, aber das hat doch ungeheure Folgen, die Einführung des interplanetarischen A's für die Musik überhaupt. Ja, also damit ist es auf jeden Fall zu rechnen, dass natürlich die Leute, die über die interplanetarische neue Weltordnung oder Ab-A oder was immer für ein A, dass die natürlich wieder mal daneben liegen, nicht? Also die müssen umdenken, nicht? Die müssen auf jeden Fall umdenken. Ja. Nur wie wird das konkret aussehen? Also mit diesem neuen interplanetarischen A? Also die entscheidenden Musiker haben es ja wie bereits schon begriffen und spielen ja schon. Die haben schon das Interplanetarische. Die haben das interplanetarische A. A. A. A. Yeah. A. Yeah. A. Yeah. A. A. A. Ja, noch eine sachliche Frage. Also das war 442,46 Hertz. Hertz. Pro Sekunde. Ja. Yeah. Das, also darauf muss man sich jetzt einstellen. Darauf muss man sich genau einstellen. Also darauf muss man sich jetzt einstellen. Darauf muss man sich genau einstellen. Also darauf muss man sich jetzt einstellen. Darauf muss man sich genau einstellen. A. Yeah. Bunter Vogel und Hans Dampf in allen Gassen und ähnliche Begriffe könnten einem oder einer einfallen, die sich die lange Karriere des Saxophonisten Olaf Kübler vergegenwärtigen. 1954 stand er als 17-Jähriger auf einer Bühne in Marburg an der Lahn und spielte Jazz. Später mischte er in Köln bei den Jazz-Cookers mit Manfred Schof und Alexander von Schlippenbach mit. In München arbeitete er mit dem durch Edgar Wallace und Orion-Filme bekannten Komponisten Peter Thomas zusammen. Bei Amondyl tauchte er auf und bei wem nicht noch alles. Diverse Anekdoten aus seinem Musikerleben erzählte er für eine CD des Münchner Act-Labels. Wolfgang Schmidt-Grandi schneiderte die Musik um Olaf Küblers Erzählungen. So war's voll daneben, heißt die Scheibe. Sie erschien 2006. Am besten gefällt mir von dieser Platte das absurde Interview betreffs des neuen Trends hin zum interplanetarischen A. Klassisch geschulten Musikern fällt dazu vielleicht noch die Diskussion um die genaue Frequenzzahl des Kammertons A heutzutage ein. Sie ist meines Wissens heutzutage 440 Hertz, in früheren Zeiten lag sie wohl darunter. Offensichtlich hat es Dirigenten gegeben, die sich ein paar Schwingungen mehr für den Kammerton A wünschten, was den Ton minimal erhöhte und das Orchester angeblich mehr strahlen ließ. Unter Umständen aber für Sänger und Sängerinnen, die hohe Partien zu bewältigen hatten, unangenehm werden konnte. Von Details aus den Debatten um historisch angemessene Aufführungspraxis jetzt zu einem anderen brennenden Thema der Jetztzeit. Zum zweiten Mal in dieser Soundcheck-Revue vom Deutschlandfunk Alexandra Gauger aus Köln mit einer Adaption eines Evergreens der klassischen Gesangskunst. Der Hit aus Bizets Oper Carmen als Reggae-Schieber über käuflichen Telefonsex. Ruf mich an. Die Nummer erschien 2004 auf Alexandra Gaugers erster CD Amore und Problemi. Seither hat sie ein erfolgreiches und äußerst sehenswertes Soloprogramm entwickelt, in dem nicht nur ihr warmer Mezzosopran zur Geltung kommt, sondern auch ihr großes komödiantisches Talent. Fräulein Cäsars Musikstunde heißt das aktuelle Soloprogramm von Alexandra Gauger. Auf ihrer gleichnamigen Webseite ist zu erfahren, wo sie demnächst auftritt. Ein höchst vergnüglicher Abend ist garantiert, das bezeuge ich hier gern. Und die beiden Lieder, die in dieser Soundcheck-Folge von ihr zu hören waren, das Schubert-Lied und die Telefonsexnummer auf Musik von Bizet, hat sie Gottlob noch immer im Programm. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Alexandra Gauger alias Fräulein Cäsar auch im Fernsehen zu bewundern ist. Im nächsten Track geht es um jemanden, der via Kabelfernsehprogramm eine Sendung des Playboy-Channels von Hugh Hefner verfolgt. Der Pornostreifen wird aber just in einem entscheidenden Moment unterbrochen, und zwar von einem hässlichen Störgeräusch. Das passiert in der Folgezeit immer wieder. Der Kunde ruft jedes Mal den TV-Reparaturservice an, der Techniker kann aber nie einen Fehler finden und schließlich wird er deswegen sogar von seinem Chef gefeuert. Auch das Leben des Fernsehkunden ändert sich. Das hässliche Geräusch fängt nämlich an, sein ganzes Leben zu dominieren. Diese Geschichte wurde erstmals 1987 erzählt, in den USA natürlich. Hierzulande steckte das kommerzielle Fernsehwesen sozusagen noch in den Kinderschuhen. Supposing you're watching the Playboy Channel, and it's just about time for them to have an orgasm, when all of a sudden, wham! The horrible noise comes in and completely destroys your orgasm on the Playboy Channel. There it goes again. That awful interference wrecking your orgasm on the Playboy Channel. You've called the cable TV company 6 times. Time the technician comes out, he can't fix the problem. He is fired. Wham! That sound is more important than you are. That sound is more important than your entire life. And it will stop you from having an orgasm on the Playboy Channel. Das war die US-amerikanische Band, die Zivilisationskritiker und Copyright-Guerillas und Erneuerer Negative Land mit einem Track aus ihrem 87er Album Escape from Noise, The Playboy Channel. Die Geschichte über den gestörten Empfang eines Pornofilms im Kabelfernsehen ist im vergangenen Jahr neu interpretiert worden. Diejenigen, die schon die erste Kuriotika-Stunde im Soundcheck vom Deutschlandfunk mitbekommen haben, ahnen schon, dass jetzt erneut ein Track der 180 Gs aus Detroit zu hören sein wird. Tja, was macht man wohl aus so einer Geschichte 20 Jahre später? Hier sind die 180 Gs mit The Playboy Channel. Supposing you're watching the Playboy Channel, oh yeah, and it's just about time for them to have an orgasm. And all of a sudden, wham, the horrible noise comes in and completely destroys your orgasm on the Playboy Channel. Oh yes. There it goes again, that awful interference, wrecking your orgasm on the Playboy Channel. You've called the cable TV company 6 times. Each time the technician comes out, he can fix the problem. He is fine. Wow. Must be Sherlock, that's the truth. Elementary Dr. Watson. You are amazing, Mr. Holmes. No detective stands a chance. Well, how about Philo Vance? He's a good man, Dr. Watson. I'm a jurist, Mr. Holmes. When they have a crime wave and the papers all rave and they're hollering for a showdown, Inspector Kinnear, you gotta have me. Quick, Sherlock, the lowdown. Cops can't even solve a crime. Bound to miss it every time. Ain't it awful, Dr. Watson? Simply lousy, Mr. Holmes. policemen have a case where they raid some gambling place. Harvey Muffet, Dr. Watson. What's the reason, Mr. Holmes? By the time the cops catch on, all the evidence is gone. Must be dummies, Dr. Watson. They're morons, Mr. Holmes. While they're looking around, not a thing to be found. And the gambling rooms are lobbies. And the rattle of dice is the tingle of ice. Look at a circle like a the bobbies. Why, Inspector, howdy do? Sherlock, I'll be seeing you. Now, where you going, Dr. Watson? Up to China, Mr. Holmes. Hope, hope, go, do. Das war zuletzt eine Trilogie mit Musik aus den Jahren 1934 und 2007. Los ging's mit einer A Cappella-Version eines Klassikers von Negative Land. 180 G's heißt das Ensemble. Zu hören war der Track The Playboy Channel. Die Vokalnummer erschien im vergangenen Jahr auf einer CD der 180 G's, die als Bonus einer ebenfalls spannenden DVD der Band Negative Land beigelegt wurde. Und danach gab es Musik von Andy Iona and His Islanders und von den Spirits of Rhythm. Die hawaiianische Nummer und die zu Ehren von Dr. Watson und Sherlock Holmes wurden 1934 aufgenommen. Wieder veröffentlicht wurden sie in einer 3-CD-Box des Labels Dust to Digital. How Low Can You Go heißt die wunderbare Sammlung. Sie präsentiert lauter Aufnahmen, in denen Pioniere des Kontrabassspiels in der populären Musik Amerikas präsentiert werden. Die Aufnahmen stammen aus den Jahren 1925 bis 1941 und präsentieren unter anderem Blues, Country und Jazz. Kuriotika heißt die heutige Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. In den nächsten Minuten wird Musik gemacht, in der normalerweise echte Drummer den Groove machen. Ab und zu gibt's aber Ausnahmen. Thank you. Das war gerade ein Ausschnitt aus einem Auftritt von Sun Ra und Kollegen in Mailand. Am 23. Januar 1978 traten sie im dortigen Teatro Cilac auf, nicht mit der sonst üblichen großen Besetzung seines Orchestras, sondern mit nur drei Instrumentalisten des Orchesters und der Sängerin June Tyson. Sun Ra spielte wie üblich diverse Tasteninstrumente, sang ab und zu und ersetzte ein einfaches Rhythmusgerät ein, was in freier Jazzmusik wohl eine absolute Seltenheit ist. Auch Funknummern kommen üblicherweise ohne Rhythmusmaschine aus. Sly Stone machte Anfang der 70er Jahre einige Ausnahmenummern mit so einem Gerät und der Musiker, der vor Sun Ra zu hören war, die One-Man-Band Timmy Thomas mit der Nummer Funky Me aus dem Jahr 1972. Nachzuhören auf einer Sammel-CD, die nach Timmy Thomas Evergreen Why Can't We Live Together benannt ist. Diese Kompilation erschien 2004. Manchmal passieren auch in Musikstilen, die man gut zu kennen glaubt, unwahrscheinliche Dinge. Beim nächsten Track ist es zum Beispiel die zweitönige Begleitfigur, die auf einer ganz anderen Tonstufe zu hören ist als sonst in diesem Stil. Resultat ist eine Harmonik, die seltsam doppeldeutig wirkt, so als ob der Begleitriff zu einem Akkord gehört und die Saxophonmelodie zu einem anderen Akkord. Mitglieder der wohl erfolgreichsten und einflussreichsten Popband aller Zeiten spielten nach 7 Jahren Songkunst und kommerziellem Riesenerfolg Musik, die in meinen Ohren zumindest noch immer zum radikalsten gehört, was im Rahmen sogenannter Unterhaltungsmusik auf Tonträgern veröffentlicht wurde. Zugegeben, am radikalsten ist wohl der Gesang, aber die Gitarren-Eskapaden sind auch nicht von schlechten Eltern. Natürlich war das gerade Yoko Ono zusammen mit John Lennon Gitarre, Ringo Starr Schlagzeug und einem Freund aus den Hamburger Tagen der Beatles, Klaus Voormann am Bass. Why heißt die Nummer, veröffentlicht als B-Seite von John Lennons 70er-Hit Mother und auf Yoko Onos erstem Soloalbum aus dem gleichen Jahr. Vor Yoko Ono und Co. waren der kalifornische Saxophonist Chuck Higgins und Kollegen zu hören. 1956 nahm er diese Nummer auf, The Itch heißt sie. Das belgische Label Sub Rosa hat letztes Jahr in Zusammenarbeit mit dem belgischen Musikwissenschaftler, Sammler, Blues-Spezialisten und Radiomacher Dr. Boogie alias Walter D. Padova Kostbarkeiten aus der legendären Plattensammlung des Can't-Heat-Sängers Bob Hyde zugänglich gemacht. Eine wunderbare Sammlung, sie heißt schlicht Rarities from the Bob Hyde Vaults. Unwahrscheinliche Musik gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Hier ist Musik aus dem Club Whiskey A Go-Go in Los Angeles. Wir schreiben das Jahr 1969. Herbie Mann und seine fünf Kollegen zelebrieren eine lange Fassung einer Nummer von Rufus Thomas, Philly Dog. Herbie Mann hat sein Flötensolo schon gespielt, gefolgt von Saxophonist Steve Marcus. Als nächster spielt Roy Ayers ein prima Vibraphon-Solo und dann ist ein wirklich großer Auftritt des vierten und letzten Solisten. Aber zuerst das Solo von Roy Ayers. Thank you. Sonny Sherrock heißt der außergewöhnliche Gitarrist, der hier gerade brillierte. Sonny Sherrock war damals Gitarrist in Herbie Manns Kapelle. Die spielte damals groove-orientierte Funk-Jazz-Nummern, mal dezent, mal etwas kerniger und kommerziell ziemlich erfolgreich und immer ohne herbere Dissonanzen, oder besser fast immer. Herbie Mann besaß nämlich die Größe, den Gitarristen Sonny Sherrock auch mal sein ganz eigenes Ding machen zu lassen, weg vom Wohlklang der Umgebung. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit unwahrscheinlicher Musik gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr. Jetzt noch einmal Gelegenheit, dem Sänger, Songschreiber, Multiinstrumentalisten und Elektronikspezialisten Richard Youngs aus Glasgow zuzuhören. Sonar in My Soul von der CD Der naive Schamane aus dem Jahr 2005. Richard Youngs. Sonar in my soul. Of sunrise.